Erst nachdem der Sabbat vorbei war, kauften Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome Gewürze, damit sie Jesus salben konnten. Zweiter sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zum Grab. Dritter sie fragten sich, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegrollen? Vierter als sie aufsahen, bemerkten sie, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Fünfter als sie in das Grab gingen, sahen sie einen jungen Mann in einem weißen Gewand auf der rechten Seite sitzen, und sie bekamen Angst. Sechster er sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist auferstanden und nicht hier. Seht, hier ist der Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Siebter geht aber und sagt seinen Jüngern und Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, so wie er es euch gesagt hat. Achter sie gingen hinaus und flohen vom Grab, weil sie zitterten und große Angst hatten. Sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Neunter nachdem Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Zehnter sie ging und erzählte es seinen Begleitern, die trauerten und weinten. Elfter als sie hörten, dass er lebte und Maria ihn gesehen hatte, glaubten sie es nicht. Zwölfter danach zeigte er sich 2 anderen Jüngern in einer anderen Gestalt, als sie über das Land gingen. Dreizehnter diese gingen und erzählten es den anderen Jüngern, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Vierzehnter später erschien er den 11 Jüngern selbst, als sie beim Essen saßen, und tadelte ihren Unglauben und ihre Sturheit, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn auferstanden gesehen hatten. Fünfzehnter und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Sechzehnter wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. 17. Diejenigen, die glauben, werden folgende Wunder tun, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in neuen Sprachen sprechen. 18. Sie werden Schlangen anfassen, und wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen, und diese werden gesund werden. 19. Nachdem der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur rechten Seite Gottes. 20. Die Jünger gingen dann hinaus und predigten überall. Der Herr half ihnen dabei und bestätigte ihre Botschaft durch die Wunder, die sie taten.